Privatsphäre gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Es ist gutes Kampf. Das einzige Private, was noch übrig ist, sind die Gedanken in Ihrem Kopf und das ist genug.